Well, you're listening to A Month of Chicago on Radio Marabu. This is Robert Lamb. So beginnt ein gutes Chicago-Konzert und so beginnt die Chicago-Interview-Show zum Chicago-Monat hier auf Radio Marabu. Robert Lamb ist zu Gast. 30 Minuten nonstop. 30 Minuten nonstop Marabu. Marabu mit Marcel Fischer. Broadway lights and taxi cabs. Everybody's moving fast. Uptown, downtown, what's your thing? She can take what you can bring. She don't live there. takes a hand just to be. Alternative music. 1, 2, 2, 3. Retro. It's the late 1940s. This is a minute of AFN history. I am Anna Hunt. If it's new, you'll hear it first on Z98 FM. Marabu. Marabu. Retrocard. Baby, for granted when you were all that I needed. I'm upside down, looking up and I don't know why I might not be. zweimal Chicago, Lenny Kravitz, Max Jury, Love City Groove, Michael Jackson, Jenny Lewis und Gulf. Michael Jackson und Jenny Lewis, beides ehemalige Kinderstars. Das ist Radio Marabu, Robert Lamb zu Gast, Chicago Monat 2013, Oktober. 30 Jahre Radio Marabu, 1984 bis 2014. Das ist Europe's Alternative Music, Radio Marabu. Wir richten uns an ein erwachsenes, musikinteressiertes Publikum. Erwachsen? Musikinteressiert. Publikum. Publikum. Da handverlesen gibt es zu bestimmten Jahreszeiten Veränderungen in der Klangfarbe. Im Sommer zum Beispiel Sommerhits, im Herbst melancholische Platten. Und in der Weihnachtszeit gibt es unsere Weihnachtsklassiker. Frühling, Sommer, Herbst. Seit 1984. Established in 1984. Radio Marabu. Radio Marabu. Kontakt per Gästebuch. Eure Kommentare via www.radiomarabu.de. Blues-Legende Richard Bargel auf Tour mit seiner Band Dead Slow Stampede. Ab September geht es weiter mit der It's Crap Tour zur neuen CD. Am 30.09. zum Beispiel in der Kölner Comedia. Karten an allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter kvs-tickets.de. Radio Marabu. 30 years alternative sounds for Europe. Chicago 2014. Nice Girl. Guessing, keep on pushing boundaries. She's so dramatic, seems to panic ultimately. I want to show her no need to go there honestly. She's a nice girl, no doubt about it. She shows me every day. She's a nice girl, oh, figure it out. Oh, she walks away. It's me who makes this harder than it needs to be. I don't like confrontation, nothing that makes me see the truth. I like the path of least resistance, but it don't like me. I need to take a good look at who's in the mirror staring back at me. She's a nice girl, no doubt about it. She shows me every day. She's a nice girl, oh, figure it out. Oh, she walks away. She's a nice girl, no doubt about it. Shows me every day. She's a nice girl, oh, figure it out. Oh, she walks away. Thank you. love her madly, need her badly, don't you see? But I keep her guessing, keep on pushing boundaries. She's a nice girl, no doubt about it, she shows me every day. She's a nice girl, oh, figure it out, oh, she wants her way. She's a nice girl, no doubt about it, shows me every day. She's a nice girl. Aus dem aktuellen Chicago-Album Nice Girl. Robert Lamb, Gründer von Chicago, ist zu Gast in der nächsten Stunde zu hören hier auf Radio Marabu. Chicago wurde 1967 in eben Chicago gegründet. Sie waren eine der ersten Bands, die eine Bläsergruppe integrierte und damit dem rockigen Basisklang eine Jazz-Farbe hinzufügte. Eine weitere Besonderheit der Band liegt in dem Umstand begründet, dass alle Bandmitglieder komponierten und somit individuelle musikalische Vorlieben in den Gesamtkatalog einfließen konnten. In den 70ern und 80ern hatten Chicago etliche Erfolge. In den 80ern durften sie zeitweise nicht selbst komponieren. Das hat Robert Lamb bei dem Konzert in Leipzig, welches ich besuchen durfte, suffisant dem Publikum erklärt, aber mit einer feinen Prise Ironie. Er sagte praktisch an, er ist stolz auf seine Bandmitglieder, die alle so wunderbar komponieren könnten, aber es gab eine Zeit in den 80er Jahren, da sagte die Plattenfirma, nein, wir schreiben euch die Songs vor. Ja, und dann begann dieser Song. Forever, another illusion I chose to create. You don't know what you got until it's gone, and I found out a little too late. Ich weiß, die Hardcore-Chicago-Fans mögen diese Musik nicht, aber im Konzert kam das schon sehr, sehr schön an. Es gab was für die Männer und es gab was für die Frauen. Chicago, Hard Habit to Break, ein Riesenhit Mitte der 80er Jahre. Hey, this is Robert Lamb with Chicago and you are listening to Marcel Fischer. Geht aber natürlich auch etwas für die richtigen Hardcore-Fans aus den 70er Jahren. Dialog Chicago. Bei Radio Marabu zu Gast in einem langen Gespräch und mit dem Wunsch, dich zu erreichen. Ich wünsche dir alles Gute, uns alles Gute, Frieden, Ruhe und so viel Freude wie möglich. Lach mal wieder. Ihre, eure Gisela Steinecke. Gisela Steinecke, demnächst auf Radio Marabu. Hallo, liebe Zuhörer. Ich bin einer, der vor vielen Jahrzehnten beim Dampfradio gearbeitet hat, Günter Herd. Meine Verbeugung für Radio Marabu. Hallo, wir sind Empire Escape und ihr hört Radio Marabu, Europe's Alternative Music. This is Jeff Downs of Asia. You're listening to Radio Marabu, Europe's alternative music. Marabu, Station der Stars. Radio Marabu. 1979, ein Disco-Brett von Chicago Street Player. Die Stunde geht zu Ende mit den Grubs. Da sind Mitglieder von Joanna Gruesome mit dabei. December 15th heißt der Track. Das Chicago-Interview in der nächsten Stunde.